Man merkte bald, dass unsere Gegner, besonders in Gestalt ihrer Diskussionsredner, mit einem ganz bestimmten Repertoire auftraten, in welchem immer wiederkehrende Einwände gegen unsere Behauptungen erhoben wurden, sodass die Gleichartigkeit dieses Vorgangs auf eine zielbewusste einheitliche Schulung hinwies. So war es ja auch. Wir konnten hier die unglaubliche Diszipliniertheit der Propaganda unserer Gegner kennenlernen und es ist heute noch mein Stolz, das Mittel gefunden zu haben, diese Propaganda nicht nur unwirksam zu machen, sondern ihre Macher endlich selbst damit zu schlagen. 2 Jahre später war ich Herr ihrer Kunst.